herzlich willkommen zum Uncast Episode 247. Jawohl, der Computer im Stick heißt die Folge. Das ist deswegen so, weil der Chromebit vorgestellt wurde. Unglaublich, ja. Hab zuerst an einen Brillscherz gedacht, aber es war wohl keiner. Und deswegen komme ich auch gleich mal dazu. Ich glaube, der Uncast wird heute etwas kürzer. Ja, ich esse hier schon die Hasen, die Hasenohren hier von meinen Schokoladenhasen. Ne? Und deswegen werde ich heute am Ostermontag nicht ganz so lange machen wahrscheinlich. Aber der Chromebit, ja, ist eine kleine Revolution. Warum denn das? Ja, ich meine, irgendwie ist ja Chromebit, was ist das, ein Chromecast, ein neuer? Nein, überhaupt nicht. Ja, komme ich später nochmal dazu. Was ist Chromebit? Chromebit ist ein kompletter Computer auf einem HDMI-Stick. Und das bedeutet, dass ihr jeden Fernseher oder HDMI-fähigen Monitor nehmen könnt, diesen einstecken dort in den HDMI-Port und dann habt ihr ein Chromecast. Rechner, das heißt sowas wie ein Chromebook, ja, beziehungsweise eben so ein Chromebox für $100, ja, also unter $100 soll das Teil kosten, hat 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher, WLAN, Bluetooth 4.0 und einen USB-Eingang, ja. Und das Ganze mit einem Rockchip 3288. Ja, ich meine, damit habt ihr in etwa die Leistung eines Notebooks, eines Chromebooks, und könnt damit richtig was anfangen. Ja, ist fast unglaublich, mir hat es die Sprache überschlagen, ja, aber es ist eigentlich ein logischer Schritt, wenn man darüber etwas nachdenkt, dann fragt man sich, warum das eigentlich nicht schon früher gekommen ist, ja, diese Sticks, und man sieht's ja schon bei einem Fire Stick, ja, und bei einem Chromecast, da ist offenbar doch Potenzial vorhanden, ist aber auch ein Potenzial vorhanden für eben einen kompletten Computer auf einem Stick. Ich sag mal, ja, je mehr man darüber nachdenkt, desto genialer ist die Idee eigentlich, ja. Was man damit alles machen könnte, man könnte ihn zum Beispiel als ein abgeschottetes Zweitsystem sozusagen benutzen, ja, das unabhängig vom normalen System arbeitet. Hier gibt es auch einige Geräte, die haben einen HDMI-Eingang, ja. Auch gut, leider ist es ein bisschen selten, ja, aber dann könnte man das dann quasi auch über einen Adapter, könnte man das mal auf einen Video-Eingang legen und hätte dann ein Window, eben das Video-Window im Rechner. Und da könnte man dann drin den Chrome OS-Computer betreiben, ja, während man auf einem anderen System quasi arbeitet. So könnte man ein vollständig abgeschottetes System haben, mit quasi auf einem Bildschirm, ja, in verschiedenen Windows. Und könnte damit dann eben zum Beispiel agieren, auf dem einen Rechner die Daten, ja, und auf dem anderen zum Recherchieren, wegen den Speicherungen der Suchergebnissen und so weiter und so weiter. Also die Grenzen sind da sehr, sehr weit gesteckt. Aber am faszinierendsten ist eben, dass wenn man zum Beispiel einen TV oder einen HDMI-fähigen Monitor hat, dass man dann einfach diesen Stick einstecken kann, und dann geht's im Prinzip los mit dem mit einem Computersystem, ein komplett neues Chrome OS System. Also wer auch mal ein Chrome OS ausprobieren möchte, kann das hier dann wunderbar tun. Seinen Surf Stick sozusagen hat man dann einfach dabei und könnte den auch zum Beispiel mit in Hotels nehmen. Ja, wenn man Urlaub macht, die meisten TV-Geräte haben einen HDMI-Eingang dort, einfach einstecken und loslegen am Hotel-TV. Irre. Also wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten und deswegen ist es schon eine kleine Revolution. Gleichzeitig meldet sich damit auch Asus natürlich zurück auf den Google-Markt sozusagen. Das ist ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit, ja. Aber damit dürfte es jetzt vorbei sein, denn man erwartet, dass dieses ein großes Ding wird, dieser Chrome Stick oder Chrome Bit nennt sich das, ja. Muss ich aufpassen, dass ich nicht Chrome Stick sage. Gibt's in Blau, in Silber und in einem Orange sozusagen, ne? Und der ja, passt dann eben da rein. Ich meine, was ist groß dazu zu sagen? Chrome OS dürfte ja mittlerweile bekannt sein, ne? Denke ich mal. Und das ist genau das, was man dann hat, einen Chrome OS-Rechner. Und das für unter $100. Damit wird sicherlich eine riesen große Menge an Leuten angesprochen. Also ich würde auch nicht zögern, mir so einen Stick zum Beispiel da mal zu kaufen. Ich habe ja die Kritik angemeldet schon, dass ich eben ein Chromebook so nicht kaufen kann, weil er eben hauptsächlich in der Cloud funktioniert, beziehungsweise die Daten eben bei Google abgelegt werden. Auch wenn man damit offline arbeiten kann. Irgendwann hat man eine Netzverbindung, dann werden Daten an Google übertragen. Deswegen ist es als reines Arbeitsgerät einfach nicht zu machen, ne, wenn man da keine hundertprozentiges Vertrauen hat in die Google Cloud. Und deswegen bin ich davor zurückgeschreckt. Ja. Aber damit kann man ja mit diesem Stick, der kostet nicht viel Geld und das kann man dann eben als Zweitgerät benutzen, zum Beispiel zum Surfen, zum Internet zu recherchieren von Sachen, die eben unkritisch sind und kann dann trotzdem die Daten übertragen. Wie gesagt, die unkritischen Daten kann man dann sogar ganz komfortabel über Google Docs beispielsweise machen, über Drive, Google Fotos, Google Plus, ja, kein Problem. Und die kritischeren Daten, die könnte man dann über zum Beispiel einen USB-Stick laden oder dann eben nicht auf dem Rechner machen. Das ist genau die Sache, einfach nicht auf dem Chrome OS Teil machen, sondern das dann eben auf einem anderen Rechner machen. Somit hat man eben zwei Systeme. Eines, das vollkommen virenfrei ist, ja, da kann man sicher sein, Chrome OS, das sicherste OS eigentlich im Prinzip, braucht keine Wartung, wird alles im Hintergrund automatisch gemacht, fertig. Also das unkomplizierteste System überhaupt. Und dann hat man eben nebendran noch das aufwendigere System, ja, das man selbst auch warten muss, aber bei dem man dann eben mehr machen kann und auch lokal speichern ohne Verbindung ins Netz. Finde ich, wie gesagt, super. Ein paar Kleinigkeiten gibt es natürlich ganz klar zu monieren daran, beispielsweise, dass kein richtiger Ethernet-Anschluss vorhanden ist. Es ist nur über WLAN anzusprechen, das Ganze, und das bedeutet wiederum, dass man dazu oder dass man da eben die Daten durch die Gegend funkt, beziehungsweise eben die WLAN-Netze doch ziemlich stark belastet. In Städten ist es mittlerweile sehr, sehr schlimm, in einigen Wohngegenden, Mietshäusern. Da sind dann so viele Router vorhanden, die dann auch sehr massiv eben funken durch die ganzen WLAN-Geräten und auch im eigenen Haushalt. Wer da zwei oder drei WLAN-Geräte hat und die sind alle aktiv, auf einmal, da geht alles in die Knie, ja, weil das WLAN einfach da dann sehr stark belastet ist. Ich meine aber dennoch, dass diese Kleinigkeiten für die Anwendung, die sicherlich da gedacht ist, das zu verschmerzen ist. Eigentlich ist es nur noch schade, ja, dass man das Teil nicht irgendwie als USB-Laufwerk hat zum Booten von einem USB-Stick, ja, an einem normalen Rechner. Dann könnte man nämlich jeden einfachen Laptop umfunktionieren zum Chrome OS und dann eben so ein Dual-Boot machen. Aber das geht eben natürlich nicht, weil das ja ein HDMI-Stick ist, hat also damit eigentlich nichts zu tun. Der USB-Anschluss ist eben deswegen dran, damit man Daten rausgeben kann, beziehungsweise reingeben kann oder eben auch Peripheriegeräte anschließen kann. Deswegen gibt es diesen USB-Anschluss da dran. Faszinierend, faszinierend. Chrome OS, übrigens, da komme ich auch noch mal später dazu. Man hat ja gedacht, das sei ja ziemlich tot, ja, nachdem das in letzter Zeit die Verschmelzung von Android und Chrome OS so nicht ganz so vorankommen sollte, das was eigentlich alle erwartet haben. Ne? Aber ich glaube, hier auch da meldet sich dann eben wieder ein das Chrome OS zurück mit einem Paukenschlag. Man wird sehen, was da noch herauskommt dabei. Auf jeden Fall sind die Möglichkeiten da ziemlich unbegrenzt. Dieser eine USB 2.0-Port, da ein USB-Hub dranhängen und ruckzuck hat man dann etliche Geräte, die man anschließen kann. Auch USB, also USB-Speicher, Sticks, Tastaturen, Mäuse, alles Mögliche halt. Und ich denke mal, das wird dann so richtig Spaß machen damit. Und Smart TV, das kann man dann wohl sagen, dass man dann Smart TV hat. Man stellt sich das mal vor, man kauft sich einfach ein günstiges TV-Gerät, und schließt dann einen Fire Stick beziehungsweise dann das Fire TV, einen Chromecast oder vielleicht auch ein Android, also das Android TV Player an und eben diesen Chromebit. Dann hat man also zwei Streaming-Systeme mit einem auch noch Android-Apps wunderbar abzuspielen sind, eben der Fire TV und dann eben noch ein komplettes Computersystem auf Chrome OS basierend. Wahnsinn. Da hat man so ein richtiges, geniales Smart TV. Ja, also braucht ihr in Zukunft gar nicht mehr so zu gucken, ja, was ist da alles in dem Smart TV eingebaut, alles irrelevant, ja. Ihr könnt euren TV, solange ein HDMI-Anschluss vorhanden ist, da eben dann gut ausstatten. Super. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich darüber gesprochen habe, definitiv. Übrigens geht man davon aus, dass dieser Chromebit auch eine Konkurrenz ist zu dem HDMI-Dongle von Intel, der auf Windows 8.1 läuft und etwa $150 kostet. Ja. Komischerweise ist das so ziemlich untergegangen in der Presse, aber der Chromebit, der hat richtig eingeschlagen. Das sieht man mal, wie sich so die Interessen so verlagert haben. Übrigens, Microsoft habe ich in der Rios Wochensicht auch schon angesprochen. 40 Jahre geworden jetzt, 40 Jahre alt. Und ist schon faszinierend, wie sich da alles so verschoben hat in der Zeit. Und naja, gut. Ja, ich mach mal dann schon weiter in den News. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein, wo ich da drüber spreche, über diesen Chromebit. Der wird sicherlich noch öfters in der Presse auch zugegen sein. Da werde ich noch einiges zu berichten haben, spätestens dann, wenn ich ihn hier nutze. Google Plus Fotos. Tja. Was wurde da nicht letzte Woche alles gesagt? Übrigens, ja, 1. April, also ich hoffe, es sind hier keine Aprilscherze mit drin. Ich selbst mache sowas nicht, ja, weil das mag ich eigentlich nicht so ganz. Die Woche war wieder total verrückt, ja, verrückt, muss ich sagen. Nie konnte man sicher sein, ob das nicht doch noch ein Aprilscherz ist oder so. Also falls ihr hier einen Aprilscherz drin habt, dann ist es wirklich nicht beabsichtigt. Ja. Ich probiere immer so gut wie es geht zu testen und nachzuschauen, aber manchmal sind eben die Aprilscherze, die überlappen sich da, die sind dann manchmal nicht so lustig oder verrückt wie die tatsächlich passierten Sachen und dann kann man es manchmal durchaus als reale Meldung verstehen. Ja, Google Plus Fotos, ja, was wurde da drüber gesagt? Die Aufspaltung von Google Plus, ja, das Ende von Google Plus, alles wird auseinandergerobbt und Google Plus Fotos gibt's nicht mehr, gibt's dann nur in Google Drive und so weiter und so weiter. Was ist daraus geworden? Tja, na, man sollte vorsichtig sein mit zu vielen, zu schnellen Spekulationen. Es wurde einfach nur ein Menüpunkt hinzugefügt, Google Plus Fotos oder Google Fotos in Drive. Ja, somit kann man jetzt die hochgeladenen Fotos Auto Backup eben auch in Google Drive sehen. Man kann sich auf Wunsch auch, das muss man aktivieren, übrigens in der Web-Oberfläche, das kann man nicht aktivieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr das nicht aktivieren in der Android-App. Ihr müsst euch also bei fotos.google.com, nein, Entschuldigung, bei drive.google.com anwählen und dann eben das dort einstellen, dass ein Ordner zur Verfügung gestellt wird. Dann kann man das deaktivieren, beziehungsweise ist automatisch aktiviert, kann man deaktivieren in der Drive-App von Android. Und dann ist dort eben ein Ordner, wo eben die Bilddateien zu sehen sind, oder ihr geht über die ins Menü und dort Google Fotos aufrufen und dann seht ihr hier die Auto Backup Fotos, die neu eben eingekommen sind. Für be bereits bestehende Bilder, die werden auch wohl dann eingeführt, also die werden dann sichtbar sein, die ganze Bibliothek wird sichtbar sein in Drive. Das wird allerdings noch einige Wochen dauern. Bei manchen ist es vielleicht schon ein paar Tagen soweit oder ist schon soweit, und einige andere werden dann eben einige Wochen warten müssen, weil das eben sehr viele Fotos sind und Google das eben umorganisieren muss. Es sind nach wie vor noch ein paar Sachen offen. Es heißt, dass die Bilddateien nur einmal zählen vom Speicher her. Nur dass das Problem ist, dass manche Bilddateien ja überhaupt nicht zählen vom Speicher her, nämlich alle Bilder, die unter 2048 Bildpunkte fallen, die sind ja bei Google Plus Fotos ausgenommen von der Berechnung des Speicherplatzes. Da könnt ihr also unbegrenzt viele hochladen. Wie ist das jetzt bei Drive? Ja, da muss ich jetzt mal abwarten, wie das da aussieht, wenn die Bilder dann verfügbar sind und die wo neu hochgeladen werden, ob die dann eben auch berechnet werden, sozusagen in dem Space, ja, in dem Webspace, dass der zur Verfügung steht, wenn man die in Google Drive eben integriert. Ja, das ist mal wieder so ein bisschen undurchsichtig und leider wurde da jetzt auch nicht explizit darauf was genannt. Dass es nur einmal zählt, ist eigentlich, sollte eigentlich klar sein. Das erwartet man ganz einfach nur eben, was ist damit die Sachen, wo ja eigentlich überhaupt nicht zählen, wo kommen die hin, beziehungsweise zählen die dann eben bei Drive. Das wäre äußerst schade. Würde ich die Funktion gleich wieder abschalten. Aber das war's, ja. Das war's. Mehr ist da nicht. Google Plus Fotos gibt's nach wie vor ganz normal integriert. Die arbeiten auch zusammen. Da wird nichts irgendwo entfernt. Und da wird nichts rausgerobbt bis jetzt. Und überhaupt, ja, Google Plus Fotos wird sich sicherlich noch ein bisschen eigenständiger machen mit der Zeit. So dass man es separat nutzen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es das so passiert. Ich muss mal gucken, im Prinzip ist es ja schon so, dass man jetzt eben über den Drive-Account theoretisch da drankommen kann, ohne über Google Plus zu gehen. Aber ansonsten hat sich da nichts geändert, so wie ich das auch in einem Szenario gesagt habe, ja, da ändert sich im Prinzip für die Google Plus Nutzer überhaupt nichts und es läuft einfach so weiter wie bisher, nur dass es eben jetzt zusätzlich noch in Drive die Funktionen integriert werden. Gut, ne? Tja, so sieht es aus. Was die Zukunft bringt, wissen wir natürlich nicht, ja, aber aus dem großen Skandal, ja, wird mal wieder, tja, sind jetzt auch in Drive verfügbar, die Fotos. Und die Presse hat schön geschrieben, das Ende von Google Plus und alles Mögliche. Der Schaden ist natürlich wieder einmal geschehen, dass Google Plus hier überhaupt gar nicht davon berührt ist und dass nur ein bisschen in Google Drive integriert wurden, ein paar Funktionen mehr. Das steht natürlich in der Mainstream-Presse nicht, weil das ist ja kein großer Aufmaß, das ist kein Skandal. Ja? Und man kann Google keins auswischen und dann lässt man das lieber weg. Aber ich muss schon sagen, also eigentlich tut mir Google ziemlich leid, was das betrifft, weil die können, egal was die machen, ja, die werden nur gebasht von der Presse und selbst wenn es dann ganz klar Lügen waren, was in der Presse gestanden hat, oder eben Fehlinformationen, dann wird es hinterher einfach nicht genug erwähnt, dass es eben so gar nicht war. Ja, die Leute denken dann so, oh ja, ja, das habe ich gehört, ja, Google, die Loser dort, ja, und so, ne? Und, tja, weiß auch nicht. Wenn so viel Mist wahr wäre, was die Presse alles über Google schreibt, dann wäre Google schon längst gar nicht mehr existent. Ja, die wären schon alle weg. Und die Entwickler würden schon inhaftiert sein in allen möglichen Ländern der Welt. Ja. Tja, zum Glück ist es noch nicht so. Ein Gmail-Update dürfte viele freuen. Ja. Und zwar kann man jetzt verschiedene Inboxen zusammenfassen, ja, und auch eben verschiedene anlegen. Und das dürfte vor allem zum Beispiel da Markus zum Beispiel freuen, ja, der da ja Probleme damit hatte und deswegen auch auf ein anderes Programm ausgewichen ist, ein anderes Mailprogramm. Man kann jetzt zum Beispiel von Yahoo, Outlook oder andere IMAP und Pop-Accounts die Mails abrufen und alle in Gmail benutzen, in den separaten Posteingang beziehungsweise in einem All-Inboxes Posteingang, und das ist dann schon interessant. Ich selbst hab's ja, als ich noch Gmail benutzt habe, einfach so gemacht, warum es auch nicht, dass die Mails weitergeleitet wurden eben an die Google-Mail-Adresse. Von daher ist es für einige Leute, die das eben machen, total uninteressant. Da habe ich einfach dann Labels vergeben, und das war also ganz, ganz einfach zu machen, dass eben zum Beispiel Mails, die von dem Konto kommen, dann auch eben abgespeichert wurden in dem Label-Ordner, ja, und das in dem und so weiter. Das war also kein Thema gewesen, und man konnte natürlich auch angeben, dass die Reply-Mail-Adresse, wenn man dann zum Beispiel antwortet auf so eine Mail, eben auch die Mailadresse dann eben ist, die man, von der man das eigentlich bekommen hat. Ja. Also wenn ihr zum Beispiel xy@yahoo.com hattet und hat einfach so eingestellt, dass die Mails einfach weitergeleitet werden an Google Mail, und dann könnt ihr den Filter anrichten, xyz@yahoo, ne? Und alles, was eben von dieser Adresse kommt oder an diese Adresse geschickt wird, wird mit einem Label versehen, Yahoo, und dann wird hier alles schön sortiert. Ja, wunderbar. Die anderen dürften sich dann aber umso mehr darüber freuen, diejenigen, die eben hier strikt ihre Accounts trennen wollen, aber trotzdem ein Programm haben wollen, mit dem sie die Daten oder die Mails eben lesen können. Und das ist jetzt eben möglich nach langer Zeit. Was das für Vorteile Gmail bringt, das ist natürlich noch fraglich, weil jetzt verwischt natürlich noch so ein bisschen die Statistik auch, ja. Jetzt heißt es noch lang nicht, dass jemand, der Gmail installiert hat auf dem Handy, dass der dann auch einen Gmail-Account benutzt, sondern könnte damit eben dann auch andere Accounts hauptsächlich benutzen. Okay, gut, naja. Google Inbox ist ja auch so eine Geschichte, ja, da hat man gedacht, dass das wird das Gmail ablösen, aber das sieht überhaupt nicht danach aus. Warum allerdings Inbox nicht ein Teil schon ist von Gmail, das ist eine gute Frage. Also Inbox ist nach wie vor eine separate App mit vielen Funktionen, die fehlen, ja, die nur bei Gmail vorhanden sind. Also im Prinzip kann man ohne die Web-Oberfläche von Gmail das Teil noch nicht mal so richtig konfigurieren, ne? Und die überlappen sich halt auch. Ich meine, der Ansatz von dem Inbox ist zwar sehr gut, eine total einfache, sorgenfreie Inbox. Alles wird automatisch im Prinzip geregelt und das funktioniert super gut. Das funktioniert super gut. Aber dennoch sind so ein paar Funktionen, die einfach sein müssen, bei Gmail, wo man vielleicht erst im zweiten Blick dran denkt. Die Entwicklung von Inbox, die schreitet ziemlich langsam dahin. Viel zu langsam, meiner Meinung nach. Das ist ein neues System, und es passiert fast nichts. Ja, fast nichts. Jetzt ist mal wieder was passiert, und zwar kann man jetzt selbst Zeiten festlegen, wann denn Ruhe sein soll. Ja, bisher konnte man nur sagen, morgens oder abends, ja, Ruhe, ja, dass man nicht gestört wird, das ist so ein Snooze-System. Und das kann man jetzt festlegen, also diese Snooze-Zeiten, ja, diese Ruhezeiten. Und dass da eben man nicht gestört wird in diesen Zeiten. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, da hätte ich mir doch ein paar Funktionen, vor allem eine viel schnellere Entwicklung erwartet. Bis Inbox jetzt eine erwachsene App wird, das wird sicherlich so in dem Tempo noch eine ganze Weile dauern. Wobei mir Inbox eben eigentlich so sehr gut gefällt, aber da so viele Funktionen fehlen, kann man das zum Beispiel auf sein Handy gar nicht ohne Gmail wirklich nutzen. Da braucht man auch Gmail für die ein oder andere Funktion, beziehungsweise vor allem für die ein oder andere Einstellung. Oder man geht über die Web-Oberfläche und stellt da noch Sachen ein. Aber ich finde es schon schade. So eine richtige, vollständige E-Mail-App ist das nicht. Ja, und da muss Google hier noch rangehen. Freuen dürfte die Fans von Retro Games, dass jetzt Tomb Raider 1 für Android erhältlich ist. Ja. Ich sag schon zu Tomb Raider Retro-Spiel, ja. Muss man sagen, ja, schon traurig, ja. Also, aber tatsächlich ist es die Originalversion quasi von Tomb Raider 1. Dem ersten Abenteuer von Lara Croft und die Steuerung ist eben an Smartphone-Verhältnisse angepasst. Ich muss allerdings sagen, dass die Steuerung eins der großen Mankos ist und das ist eigentlich fast immer so in den Retro-Games. Man probiert hier eine Retro-Steuerung zu machen, die funktioniert aber so nicht. Ein Tap and Go wäre viel, viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Aber man hat hier so einen virtuellen Joystick, der einfach nicht so richtig funktionieren will, genommen. Und auch wenn man da noch einige Einstellungen machen kann bei der Steuerung im Spiel, kommt da nicht so richtiges Feeling auf. Ich habe es hier übrigens auf dem 8,9 Zoll Tablet gespielt. Da sieht man auch, dass die Grafik wirklich, zumindest was die Vorspänne betrifft, also die Videosequenzen tatsächlich hier nicht groß geändert wurden im Vergleich zum Original. Und da muss man schon sagen, pixelig und ja, die Perspektive ist auch ein bisschen verzogen. Im Spiel sieht es dann wieder ein bisschen besser aus. Lara sieht sogar recht für, kann man sogar sagen, fast zeitgemäß aus. Ja, ein bisschen Retro ist es dann schon noch. Aber die Hintergrundgrafik ist eben sind die gewohnten Blöcke, ja, mit Pixel-Landschaften. Man kann es kaum glauben, dass man so ein Spiel früher mal als das Nonplusultra der Games-Evolution gesehen hat, ja, mit fantastischen Grafiken, wo man nur noch gestaunt hat, boah, sieht das genial aus, oh, guck dir mal die Welt an, das ist ja irre. Und heutzutage sieht man das Spiel und sagt, okay, ist das wirklich das Spiel, das ich gespielt habe, ja, aber das wird natürlich Retro-Fans nicht davon abhalten. Ja, ich habe mir das auch gleich geholt. 99 Cent nur. Das ist so ein fantastischer Preis. Da kann man ja nichts falsch machen. Ist übrigens das Original natürlich, wie gesagt, von Square Enix im Vertrieb hier. Ja. Brauchen wir also keine Bedenken zu haben, dass es keine, sag ich mal, dubiose Adaption von irgendeiner Firma, die vielleicht die Rechte gar nicht hätte oder so, sondern nein, das ist eine offizielle Geschichte. 320 Megabyte, da braucht ihr ein bisschen Platz auf dem Gerät. Aber dann könnt ihr tatsächlich das Original Tomb Raider durchzocken. Genau da bin ich auch dran. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich sehe noch ein paar Probleme, wie gesagt, mit der Steuerung. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Frustpotenzial vorhanden. Ich hoffe, dass ich da mit den Einstellungen vielleicht noch ein bisschen was machen kann, weil selbst an der PlayStation mit einem richtigen Gamepad-Controller war das schon teilweise sehr frustig, diese exakten Springpassagen und Feinde in Massen, die da kommen. Und das war schon ziemlich schwierig. Und jetzt hier mit dieser Steuerung, wow. Ich glaube, das wird in den nächsten Levels noch ziemlich frustig. Da habe ich wirklich noch Bedenken. Naja. Aber Tomb Raider 1 für die Fans haben muss natürlich. So, ich habe ja vorhin über den Chrome Bits gesprochen vorhin. Und das haben sich viele wahrscheinlich gefragt, ja, aber Android-Apps wären ja schon nicht schlecht. Jetzt habe ich halt so ein Chrome-OS. Gut, da gibt es auch Apps dafür, aber bei Android gibt es natürlich viel mehr und ich möchte gerne meine Android-Apps benutzen und so. Es geht langsam voran. Es gibt jetzt eine neue Beta-Version von diesem ArcWelder-App und damit ist es möglich, tatsächlich Android-Apps auf Chrome zum Laufen zu bringen. In eurem Browser beispielsweise, ja, könnt ihr dann eben Android-Apps benutzen. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. Und auch wenn das jetzt noch eine Beta ist und ein bisschen umständlich, so zeigt es doch, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird, bis der Chrome-Browser einfach Android-kompatibel ist, ja, und dann eben einfach so Android-Apps nutzen kann. Ja. Also sogar die Google Play Services funktionieren jetzt tatsächlich da drauf. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch Hangouts dann eben benutzen direkt, ja, die Hangouts-Apps oder Google Plus Fotos, Google Plus natürlich und so weiter und so weiter, alles drauf. Aber für viele noch interessanter wird dann eben die einzelnen Android-Apps sein, die es da gibt. Klar, einige werden keinen Sinn machen. Zum Beispiel, wenn Beschleunigungssensoren benutzt werden oder ähnliches, dann kann man das natürlich vergessen in einem Chrome-Browser. Aber dennoch muss ich sagen, sind da für viele Sachen Tür und Tor jetzt geöffnet, um eben noch mehr aus dem Chrome herauszuholen. Interessante Entwicklung. Und ich denke mal, da werden sich einige drüber freuen. Ich selbst habe es jetzt noch nicht installiert. Das, wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert noch. Aber nicht übermäßig kompliziert, also ich bin nur halt zu faul dafür, ja, also ne, Ostern und so, ich werde das gleich Akte X weiter gucken, ne? Ich habe nämlich angefangen mit Akte X zu gucken, ja, alle Folgen von Anfang an, ui, ne? Ja, da werde ich heute noch so 5, 6 Folgen Akte X gucken und da habe ich jetzt keine Lust dafür. Ja. Übrigens, Akte X, ja. Ich gucke das ja über das Amazon Prime. Das sind gerade alle Staffeln von Akte X komplett verfügbar in diesem Prime-Angebot. Und da gab's ja immer ein paar Schwierigkeiten mit Tablets, ja, und der App für Amazon Prime Video. Damit ist nun vorbei. Offiziell kommen jetzt die Android-Tablets hier in den Genuss dieses Prime Video zu nutzen und eben dann tatsächlich Videos anzuschauen über diese Prime Video App. Wahnsinn. Damit ist schon wieder ein kleines Stück Mobilität geliefert. Ich kann also jetzt auch, wenn ich unterwegs bin, ja, hier mir noch eine Akte X Folge zum Beispiel reinziehen über das Tablet auf dem Handy-Display, wenn es ein herkömmliches Handy ist, ja, so mit 5 Zoll ist halt das Bild nicht besonders groß, aber auf einem Tablet wirkt das Ganze schon wieder recht gut, meiner Meinung nach. Und dann braucht ihr nur noch eine schnelle Internetverbindung und dann ist das ja alles wunderbar. Also ich finde, das hat sich auch hier gut entwickelt jetzt mit dem Fire TV beziehungsweise mit diesem Amazon Prime Video. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine App oder ein Programm für Linux, das es eben ermöglicht, auch Amazon Prime unter Linux zu sehen. Dass es jetzt endlich unter Android funktioniert, ist ja schon mal ein Riesenfortschritt, weil Amazon hat sich ja die ganze Zeit geweigert, eine Android-App bringen, weil sie gesagt hat, das ist einfach zu unsicher, nur auf unseren Fire-Tablets, ja, funktioniert das, und eben nicht auf anderen Android-Geräten. Und das ist jetzt auch passé dann. Gut. Schöner Zug von Amazon. Da kann es dann weitergehen mit dem Prime. Ein Update gibt's oder gab's für den Play Store unter Lollipop. Ja, ich muss da auch hier mal gucken, hier bei mir. Viel wird man nicht sehen als Benutzer einer Version vor Lollipop, weil das speziell eben sich an die Nutzer richtet. Dies ist die Version 5.4 und damit werden dann zum Beispiel auch die Menüleisten oben transparent beim Benutzen hat also wieder ein bisschen mehr Platz. Die Bilder sind etwas besser angeordnet, ja auch Videos und so weiter. Zumindest mal der Startbildschirm für die Videos sind jetzt eben hier mit dieser transparenten Leiste oben verbunden. Es sind eigentlich Kleinigkeiten, optische Kleinigkeiten, wo man sich jetzt nicht ärgern muss, dass man deswegen kein Lollipop hat. Aber trotzdem ist es eine schöne Sache für die Nutzer. Ja, ich habe hier noch die Version 5.3.6. Ich weiß auch nicht, ob die Version 5.4 überhaupt an andere Nutzer verteilt wird, die keinen Lollipop haben. Da muss man ein bisschen abwarten. Das dauert ja immer ein bisschen bei mir. Aber auch hier ständig eine Erweiterung ist eigentlich ganz okay. Das Design, das Material Design breitet sich immer weiter aus und das finde ich gar nicht mal schlecht. So langsam könnte man schon fast sagen, es wird einheitlich. Das ist doch mal nicht übel. Ja, und Google hat noch einen Grund zur Freude, und zwar ein Gerichtsverfahren gegen Google ist nun abgewiesen worden. Ja. Und zwar wurde geklagt tatsächlich, dass die Google-Apps speziell mit einer Lizenz verbunden sind, also quasi, dass dann eben die Smartphone-Hersteller gezwungen werden, diese Lizenz für Google Apps zu benutzen und das würde den Preis nach oben treiben und deswegen haben einige geklagt. Genauer gesagt, zwei haben geklagt, zwei Handyfirmen gegen Google und sind damit jetzt baden gegangen. Ja. Das Gericht hat die Klage schlichtweg abgewiesen. Und das ist auch ganz, ganz richtig so, denn Preise hochtreiben, davon kann ja bei Android wohl keine Rede sein. Die Preise, also Android und Google hat die Preise von Smartphones geradezu in den Keller gejagt. Ja. So stark sind die gefallen und auch die Projekte, die eben Google gestartet hat, wie zum Beispiel Android One, die sprechen ja für sich. Das sind ja Geräte zum Preis von einem normalen Handy, jetzt mit Smartphone, als richtiges Smartphone, mit aktuellem System. Das ist ja faszinierend. Also von daher kann überhaupt keine Rede sein davon, ne, dass die Preise von Google nach oben getrieben wurden. Ja, im Gegenteil. Ich verstehe das nicht so ganz. Die Firma hat einfach keine Lust, Lizenzen für Google Apps zu kaufen. Das ist eigentlich alles. Ja. Und dann sollten die einfach eben ihr eigenes System machen, beziehungsweise eben, es ist ja durchaus okay, das AOSP von Android zu nehmen, so wie es eben auch einige anderen Firmen machen und darauf basierend dann ihr eigenes System machen. Aber das ist denen offenbar zu viel Arbeit und dann wollen sie sich lieber per Gerichtsverhandlung da eben ihr Gewinn erstreiten. Diesmal hat's nicht geklappt. Ja. Ich komme mal zu der Community. Da gibt es eine Frage. Hallo, besser als Chromecast, Chromebit, ja. Eben ja schon jede Menge darüber gesagt, ist ja nicht mit dem Chromecast zu vergleichen. Der Chromecast ist halt als Multimedia-Stick eben gedacht. Und der Chrome-Bit ist eigentlich ein komplettes Computersystem. Ist ein kompletter Computer, den man einfach nur noch an ein TV-Gerät anschließen tut und fertig. Ja. Und der Chromecast ist ja etwas, wo man also als Streaming-Device eben nutzen kann, aber eben ist kein Computersystem in dem Sinne. Also eigentlich überhaupt nicht. Ja, von daher was ganz anderes und ganz andere Anwendungsgebiete. Das eine ist für Multimedia-Dateien anzuschauen, beziehungsweise eben Streaming-Services zu nutzen und der Chromebit, damit kann man dann eben richtig computern, sofern man eben die Cloud benutzen möchte und so weiter. Wie erwähnt, werde ich mir das Teil mal holen und dann auch auf Herz und Nieren testen, wie das dann in der Praxis funktioniert. Möglicherweise dauert es noch bis Ende des Monats, bis es verfügbar ist. Aber das kennen wir ja schon und vielleicht dauert es auch bei uns noch ein bisschen länger. Ach, wundern wird es mich nicht. Ich hoffe, dass das Teil bei uns überhaupt rauskommt. Mal zugesagt. Ne? Sorry, wenn ich eure Erwartungen jetzt nach unten schraube. Das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Ne? Es ist nicht gesagt, dass es in Europa einfach so rauskommt. Ja, dann auch noch vom Matt Spike kam wieder eine umfangreiche Mail. Vielen Dank. Ja, richtig schön. Immer gut, noch weitere Meinungen zu hören. Und da ging es zum Beispiel um CyanogenMod mit Microsoft Apps. Da schreibt er mit Spike: Bin schon Bin schon seit Anfang meiner Android-Phones mit CM unterwegs. Wenn nun aber Microsoft Apps statt den G-Apps kommen, werde ich mir wohl ein anderes ROM suchen. Ja. Dank der großen Community beim S4 und N4 sollte das wohl kein Problem sein. Die von CM, also CyanogenMod, versuchen nun wohl irgendwie Geld mit ihrem Projekt zu machen, was ja auch nicht das Problem wäre. Aber in dieser Art könnte mir vorstellen, dass es hier eine persönliche Fehde zwischen Google und CM gibt. Mal abgesehen davon, dass es CM ohne Google ja nicht geben würde, zumindest nicht in dieser Art. Andererseits macht Microsoft mit ihren Apps eigentlich die Sache ganz gut, hab mal eine getestet und muss sagen, dass die durchaus brauchbar sind. Ja, also natürlich, klar. Ich weiß auch nicht, was CyanogenMod da geritten hat. Ich kann es auch nur so erklären, dass entweder was Persönliches zwischen Google und denen ist, oder dass sie einfach jetzt sponsored bei Microsoft angeleitet werden, Google-Bashing zu betreiben, böses Google-Bashing. Das führt zu nichts und das ist wie wenn man sich selbst einen Schraubenzieher ins Bein steckt, ja. Das ist einfach blödsinnig. Und damit vergrault man sich natürlich die Leute. Ich meine, muss man vorstellen, wie CyanogenMod überhaupt interessant geworden ist als Alternative, ja, zu dem kommerziellen Android, hat man dann eben auch oftmals diese Mod genommen, dieses ROM, und dann eben sein Phone geroutet, um noch mehr Freiheiten zu bekommen und eben ein möglichst freies System zu haben. Und jetzt machen die mit Microsoft gemeinsame Sache und tun denen ihre Apps da installieren, um die Google-Apps zu ersetzen. Das ist der Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ja, das bringt mal gar nichts und das verkrault eben die möglichen Käufer definitiv. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr für das CyanogenMod zu nutzen jetzt. Tja. Ich weiß auch nicht. Ich sehe einfach keinen Grund mehr. Ich habe es letzte Sendung schon gesagt, wenn man Microsoft mag und die lieber die Microsoft-Apps nutzen will, so schlecht ist es mit das Windows Phone gar nicht. Ja, der kann das wunderbar machen mit einem Windows Phone-System. Handys sind teilweise auch gar nicht so schlecht. Wer Google nutzen will oder nutzen muss, der kann dann mit CyanogenMod nichts mehr anfangen. Der muss eben ein anderes offizielles Android nehmen. Und die, wo eigentlich das mit dem Datenschutz her, denen das Google suspekt ist, die werden wohl kaum dann auf Microsoft-Apps setzen, weil das, ja, ich weiß nicht, was schlimmer ist, Microsoft oder Google mit den Daten. Ne? Gut. Zum Fire TV Stick, ich glaube, dass ich mir den wohl holen werde, schreibt hier auch weiter damit Spike. Für den Chromecast hätte ich nicht so die richtige Verwendung, was bei dem Fire TV anders aussieht. Für 39 Euro kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Wird mir den Stick mal bestellen und dabei die 30 Tage Amazon Prime kostenlos testen. Bei 49 Euro mit all den Vorteilen von Prime, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Zumal du so von Dr. Who schwärmst, muss ich mir das mal ansehen. Bin in Sachen Serien totaler Anfänger. Ja. Also alle Dr. Who-Folgen gibt es momentan, ja, kostenlos in Amazon Prime. Ich weiß noch nicht, wie lange noch, ja, aber sind ja nicht alle Serien immer unbegrenzt verfügbar. Aber die neue Staffel, also die letzte Staffel, nicht die neue Staffel, die letzte Staffel, die Achter, die ist auch komplett jetzt kostenlos abzurufen. Und ja, also da hast du sowas einiges vor dir. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Serie. Also ich habe die auch ganz überraschend gesehen. So lange bin ich auch noch nicht auf Doctor Who gekommen, aber mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Also ich finde, das ist übrigens auch wunderbar tatsächlich so eine Sache. Durch diese Möglichkeit, solche Serien einfach im Prime, im Preis mit drin anzusehen, da guckt man sich auch mal Serien an, die man vorher gar nicht angeguckt hätte. Ja, es ist alles schön geordnet, die Folgen und so weiter. Also ich gucke mir mittlerweile die Serien lieber auf Amazon an als im TV, auf jeden Fall. Ja, da kann ich so viele Folgen gucken, wie ich gerade lustig bin. Ja, sie sind alles schön geordnet, ist nicht alles durcheinander. Und das sind wirklich die Vorteile daran. Und das macht so richtig Spaß. Ja. Übrigens auch neu jetzt im Prime die Staffel 5 von Eureka. Also würde ich auch wenn ich alle neun Staffeln von Akte X geschaut habe, dann fange ich an mit Eureka und würde mir die dann noch reinziehen. Alle Folgen Eureka. Ja, ich liebe Eureka. ja, und Android Auto, da gibt's auch noch was dazu zu sagen. Android Auto und jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen, da will sich keiner in die Karten schauen lassen und jeder versucht das Beste zu bieten und der Autofahrer ist der Dumme. Bin der Meinung, so verzögert sich das Ganze nur und die sollten sich zusammensetzen und gemeinsam ein System entwickeln, was in jedem Fahrzeugtyp läuft. Bleibt wohl ein Wunsch. Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann kommen wir zum Schluss. Die App der Woche liegt noch an. Und zwar Pumped BMX2. Ein ganz nett gemachtes Spiel. Mal so ein Actionspiel übrigens, ja. Da geht's richtig rund. Man hat sein BMX-Bike und das muss man über die verrücktesten Hindernisse jagen. Und das ist gar nicht so einfach. Man muss Tricks machen, verrückte Tricks. Man kann übrigens nie ein Level komplett schaffen mit einer Fahrt. Das ist vollkommen unmöglich, weil zuerst muss man den Easy Mode bezwingen, ja. Da gibt's dies und das, was man dann eben machen muss. Zum Beispiel so und so viele Punkte muss man mindestens erspielen oder einen Trick machen, der mindestens so viele Punkte gibt, ja. Die sind total abgedrehte, verrückte Tricks, die trotzdem noch von der Steuerung her machbar sind, wenn auch, und das muss ich schon sagen, vor allem mit den höheren Levels, treibt einem das auch in den Wahnsinn. Also manche Strecken zu bezwingen ist echt irre. Ja, wirklich irre. Und dennoch ist es schon fast süchtig, Mann. Also man muss immer und immer wieder probieren, immer und immer wieder, auch wenn man dann frustriert mal das Tablet fast an die Wand klatscht. Ja, ich konnte mich noch zurückhalten. Muss man dann doch irgendwann wieder weitermachen, weil das einfach vom Spiel her, vom Ablauf her, von der Dynamik her stimmig ist. Ja, die Grafik ist jetzt nicht der Mega-Brüller, aber sie ist gut genug, ja, dass man sagen kann, schön, flüssig, stimmig. Und wirklich verführerisch, dass man immer weitermacht, immer weiter probiert. Ja. Und diese verrückten Tricks, die es da gibt, die sind einfach phänomenal, was für Kombinationen man da auch machen kann. Da gibt es jede Menge Sachen, fast schon so wie SSX Tricky, ja, wer das noch kennt, SSX Tricky, auf der PlayStation, ja, das als BMX. Und für Tablet-Nutzung angepasst, beziehungsweise Smartphone-Nutzung. Und dann habt ihr Pumped BMX 2. Ich habe es eben gerade rausbesonnen. Tablet, genau, sieht auf dem Tablet super aus. Ja, 8,9 Zoll, keine große Verpixelung und so weiter. Ist also richtig schön gemacht. Und es ist total spaßig. Ihr solltet allerdings, wenn ihr sowas habt, wo quasi die Ansicht lockt, ja, wie soll ich das übersetzen wieder? Also das Tablet, die Rotation vom Tablet oder vom Smartphone, ja, könnt ihr ja erzwingen. Das solltet ihr dann ausschalten, das Programm, sonst könnt ihr nämlich einige Tricks nicht machen. Da ist nämlich auch der Bewegungsmesser mit drin. Den kann man auch nicht ersetzen, weil man alle Daumen dazu braucht, für andere Tricks zu machen und das Ganze eben zu kombinieren. Ja. Also, irre. Verrückt. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Ja, Google Plus Uncast, einfach oben Uncast eingeben und dann die Community auswählen. Oder ihr guckt einfach so bei Google Plus. Ja, ihr könnt es da dann einfach oben sehen, suchen. Ich brauche wieder Schokolade, ich merke das schon. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, die ganzen Links und Infos findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Immer bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss.